soll schon geschehen. Wir bleiben, wie wir sind. Das Gefühl, wie die Blicke auf einen kleben, dass man denkt, was geht hier nur ab? Was wollen die damit bewegen? Sie tun gerade so, als kennen sie ein, doch in Wirklichkeit wissen sie nichts. Sie kennen nichts von unserem Leben, sie wissen nicht, wie es ist. Auch wenn sie es wissen, es würde nichts ändern. Sie werden es nie verstehen, dass es Menschen gibt, die anders sind. Und wir stolz in ihrer Sache stehen. Wir geben nicht auf, ihr kriegt uns nicht klein. Es geht weiter, immer weiter. Es ist noch nicht vorbei, hörst du uns, Deutschland. Noch nicht vorbei, hörst du uns, Deutschland. durch jede Scheiße rennen, die sich die Probleme teilen, immer fest zusammenstehen, aus jeder Not einen Ausweg finden und in dieselbe Richtung gehen. Wir sind wie Brüder, da bin ich sicher. Du weißt, was das heißt, wir halten fest zusammen, Mann für Mann. Und das um jeden Preis, wir sind die besten Freunde, du und ich. Von mir aus ein Leben lang. Yeah. Warum sollte es mir anders gehen wie dir? Ich brauch von niemandem den Segen. Hier kommt eh jede Hilfe zu spät. Haltet euch fern von meinem Leben. Es ist harte Kost, die man nur schwer verträgt. Du nennst es verrückt. Ich hab's nicht anders kennengelernt. Es ist nicht leicht bis zum ersten Tor. Der Weg dorthin geh ich allein auf. Doch ich weiß, was ich will und ich weiß, wo ich geh. Dafür nehme ich alles in Kauf. Hier gibt es auch schon mal Beulen, doch davor schenk ich nicht zu will. Denn es gibt auch schon mal blaue Flecke. Let's go. Schicksal gibt es nicht. Von da an hab ich meins gefunden und lebe hier und jetzt für dich. Ich kenne deinen Namen, ich hab ihn selber ausgesucht. In deine Augen seh ich Vertrauen, Freundschaft und Glück. Dankbarkeit erfüllt mein Herz, da gibt es kein Zurück. Tut. wirklich, egal wohin man sieht. Denk nicht drüber nach, spring einfach mitten rein. Komm in unsere Mitte, werd endlich mit uns eins. Denk nicht drüber nach, spring einfach mitten rein. Hier und jetzt, es gibt kein Zurück. Die Zeit ist reif, alles spielt verrückt. Ich hab mich einfach rein und ich bleibe dabei. Hier und jetzt, es gibt kein Zurück. Die Zeit ist reif, alles spielt verrückt. Ich hab mich einfach rein und ich bleibe dabei. Gegen jeden und alles war lange Zeit mein Weg. Immer tief in die Scheiße rein. Ich wollte sehen, wie weit es geht. Mit dem Kopf durch die Wand, überall bin ich angeeckt. Völlig außer Kontrolle, ich wollte wissen, was in mir steckt. Mit dem Kopf durch die Wand, überall bin ich angeeckt. Hier und jetzt, es gibt kein Zurück. Die Zeit ist reif, alles spielt verrückt. Ich hab mich einfach rein und ich bleibe dabei. Hier und jetzt, es gibt kein Zurück. Die Zeit ist reif, alles spielt verrückt. Ich hab mich einfach rein und ich bleibe dabei. Wir bleiben dabei. Macht es uns erst richtig Spaß. Wo andere weglaufen, da geben wir richtig Gas. Viele nennen es asozial, unsere Art, die Dinge zu sehen. Wie wir uns benehmen, wenn wir zum Fußball gehen. Viele nennen es asozial, unsere Art, die Dinge zu sehen. Hier und jetzt, es gibt kein Zurück. Die Zeit ist reif, alles spielt verrückt. Ich hab mich einfach. Alle Segel und kommt zum Bastard, bis sie uns hier in Feuer nehmen. schmeckst. Bewege dich mit mir im Takt, bis dies Lied zu Ende ist. Wir beide sind bestimmt, diese Nacht zu verschönern. Also bleib bei mir, bis wir die Vögel hören. Zusammenhalt, Freundschaft und Zusammenhalt. Kategorie C. So sind wir, das ist unser Leben. So wird es immer weitergehen, für immer Kategorie C. Wir sind wohl sehr wenig schlagen, die Gesellschaft ist ausgeschlagen. Für immer Kategorie C. So sind wir.